Bayern 2 Hörspiel. In unserer Reihe Space is the Place bringen wir heute das Hörspiel Radio Elysée von Katharina Bieler und Stefan Scheib. Darin beschäftigen sich die beiden Künstler mit deutsch-französischen Weltraumprojekten, die als Folge des Freundschaftsvertrages der beiden Länder seit 1963 entwickelt wurden. Unsere erste Aktion war im September 1962. In Deutschland, in Wiesbaden, gab es so ein internationales Kunstfestival mit unglaublich vielen, zum Teil anarchischen Events. Und und da wurden wir auch gefragt, etwas beizutragen. Und da haben wir uns einen belgischen Piratensender, den gab es sogar noch bis vor einigen Jahren, mit dessen technischer Hilfe haben wir eine deutsche Radiofrequenz gekapert. Ganz kurz, eine halbe Minute vielleicht. Staatsbesuch des Präsidenten der Französischen Republik, Charles de Gaulle, in der Bundesrepublik Deutschland. Und sind damit in eine Nachrichtensendung reingeplatzt, weil es eben von de Gaulle Staatsbesuch in Deutschland die Rede war. Ja, Wochen zu einem historischen Augenblick gestempelt worden in der Vorschau auf diesen Staatsbesuch. Und auf diese Minute pünktlich verlässt der französische Präsident die viermotorige Sondermaschine. Batterie der Bundeswehr, meine Damen und Herren, feuert die 21 Salutschüsse ab und... Das ist Radio Élysée! Radio Élysée an alle! Invitation à tous! Participez à la composition Fluxus de l'artiste japonaise Yoko Ono! La seule chose à faire! Tac off! Abheben! 3, 2, 1! Radio Élysée. Aus Geschichte und Zukunft zweier Raumfahrernationen. Ein Überblick aus 384 Metern über Normalnull. Von Katharina Bieler und Stefan Scheib. In der Wachstube eines ehemaligen Telegraphentürmchens, dem alten Atelier von Edda Martineau, verbringen wir einige Novembernachmittage und lassen uns von ihr und ihren gesammelten Tondokumenten in vergangene Jahrzehnte zurückversetzen. Insbesondere in eine Zeit kurz vor unserer Geburt, in die frühen 60er Jahre nämlich, als John Cages 50. Geburtstag mit der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils zusammenfiel, der Komponist Pierre Henry in Paris ein Stück für sich öffnende Türen und Seufzer schuf, und Deutschland und Frankreich, nach der Erfahrung mehrerer Kriege, in denen sie das Konfrontative vis-à-vis gepflegt hatten, endlich die segensreiche Eingebung hatten, Kopf und Blick um 90 Grad und in dieselbe Richtung zu wenden, um eine gemeinsame, kooperativere Zukunft ins Auge zu fassen. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt sehen, wie Präsident de Gaulle, begleitet von Bundespräsident Lübcke, die Vorstellung entgegennimmt, dann sollte man sich einmal daran erinnern, dass der französische Leutnant de Gaulle im Ersten Weltkrieg vor Dinant und beim Fort Douaumont verwundet wurde und dass auf der anderen Seite der deutsche Leutnant und Batterieoffizier Heinrich Lübcke vor Langemark im Felde gestanden hat. Und das ist es wohl auch. Nochmal! Take off! Encore une fois! Take off! Drei! Das deutsch-französische Künstlerpaar Edda und Paul Martineau singt an der Wiege dieser deutsch-französischen Versöhnung das Lied vom Abheben. Absichtslos vielleicht, aber weitsichtig. Denn in der Tat beschreiten die beiden Länder seither vergleichsweise einträchtig den Weg ins All und werden in Kürze endgültig in der Schwerelosigkeit angekommen sein. Als künstlerischer Geburtshelfer dieser Entwicklung muss jenes Ereignis im Hessischen angesehen werden. Charles de Gaulle stattete Deutschland im September 1962 seinen ersten offiziellen Besuch ab, als eben im Vortragssaal des Städtischen Museums zu Wiesbaden das erste internationale Fluxusfestival neuester Musik stattfand. Entsprechend den Gepflogenheiten der Zeit waren die zur Aufführung vorgesehenen Werke nicht in Notenschrift verfasst. Make a salad. Next, please. Das, was zu tun war, um das Kunstwerk zu vollbringen, wurde in einigen Worten skizziert, als Handlungsvorschlag, der vom Urheber selbst, aber ebenso gut von jedem anderen aus- und aufgeführt werden konnte. Social Project Number 2. Find a way to end war. Make it work. Ja, am Anfang war das eine Laune. Première Variation sur Take Off. La seule chose in à faire. Fallen. Tomber dans l'univers. Überschwang. Ich meine, das war zwar gar nicht unbedingt so geplant, aber es wurde dann doch fast ein Kommentar. Das klang ja so wie Deutschland und Frankreich jetzt mal losfliegen. Ne? Deuxième Variation sur Take Off. Es hat halt unserer privaten Situation entsprochen. Wir waren frisch verheiratet. Paul, mein Mann, war Franzose. Und das war immer noch ein bisschen ungewöhnlich zu der Zeit. Eine deutsch-französische Ehe. Anderthalb Jahrzehnte nach dem Krieg. Version sur Take-off. Lâchez la terre. Die Erde loslassen. 3, 2, 1, 3, 2. Schon am nächsten Morgen unterbreitete General Charles de Gaulle seinem Gastgeber Konrad Adenauer, zunächst in einem vertraulichen Gespräch, die Idee zu einer durchaus in diesem Sinne Komposition zu nennenden Liste von Handlungsvorschlägen für ihre beiden jüngst noch bitter verfeindeten Nationen, aus- und aufzuführen von den verschiedenen Ebenen der Politik und der Verwaltung nach einem wohlverschachtelten rhythmischen Muster an Zusammenkünften. Römisch 1. Eins. Die ausgearbeitete Form dieses auf 3 DIN A4 Seiten verschrifteten Werkes erhielt den etwas sperrigen Titel Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit, später der Einfachheit halber Élysée-Vertrag genannt, und sah unter anderem vor, dass die Staats- und Regierungschefs beider Länder mindestens alle 6 Monate einen gemeinsamen Ton von sich zu geben hätten. Die Staats- und Regierungschefs treten zusammen, so oft es erforderlich ist und grundsätzlich mindestens 2-mal jährlich. Zwei. Die Außenminister treten mindestens alle 3 Monate zusammen. Und auch die weiteren Handlungsvorschläge waren von dieser Art, etwa triff deinen Ministerkollegen aus dem Nachbarland alle 2 oder 3 Monate in Bonn oder Paris. Tauscht euch über die Linien eurer Politiken aus, macht es so, dass eure beiden Linien zu einer Linie konvergieren. Die leitenden Beamten der beiden Außenministerien treten allmonatlich abwechselnd in Bonn und Paris zusammen. Das Vertragswerk wurde nur wenige Monate nach de Gaulles Besuch in Deutschland am 22. Januar 1963 in Paris feierlich unterzeichnet. Mit den Take-Off-Aktionen kam Radio Élysée eben in die Welt. Im Grunde genommen war das ja nur der Name. Mehr war das ja gar nicht. Wir hatten einen Radioapparat, der hieß Modell Élysée. Und der hatte so ein wunderschönes, es war so ein Nachkriegstuner mit einem wunderschönen Holzgehäuse. Und der gab unserer Aktion den Titel. Im Prinzip hätte daraus weiter nichts folgen müssen. Doch aus der spontanen Aktion wurde ein kontinuierliches Projekt. Was wir eben hören, ist bereits eine Sendung von 1965. Radio Élysée zu Gast im Hause der Familie de Gaulle in Colombey-les-Deux-Églises, wo heute in Anwesenheit des Generals und seines privaten Gastes, des Altkanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, ein Konzert stattfindet. Die Performancekünstler Josef und Francine waren inzwischen dazugestoßen, brachten ihre Radiostimmen mit und die notwendigen technischen Kenntnisse, um eine kleine, illegale Sendeanlage zu bauen. 3a, Der Verteidigungs- und der Armeeminister treten wenigstens einmal alle 3 Monate zusammen. Aus Anlass des bevorstehenden 2. Jahrestages der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags kommt dieser selbst zur Aufführung. Ferner trifft sich der französische Erziehungsminister in den gleichen Zeitabständen mit derjenigen Persönlichkeit, die auf deutscher Seite benannt wird, um die Ausführung des Programms der Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet zu verfolgen. Die Impulse, die von diesem Vertrag ausgehen könnten, wenn er denn aufgeführt würde, seien hier durch musikalische Gesten hörbar gemacht, so hat uns der Komponist erläutert. 3b. Die Generalstabschefs einmal alle 2 Monate. 3c. Minister für Familien- und Jugendfragen. 3c. In jedem der beiden Staaten wird eine interministerielle Kommission beauftragt, die Fragen der Zusammenarbeit zu verfolgen. Der Hausherr verlautbarte im Anschluss, er habe den Eindruck, der Vertrag habe bisher zu nicht viel mehr gedient, als den Takt einzuhalten. Sein Gast befand, auch dies sei eine Errungenschaft. Abschnitt Römisch 2 des Vertrags legte im Übrigen die Themenfelder des gemeinsamen Spiels fest. Es waren dies Jugendfragen, Verteidigung, Auswärtiges und Weltraumangelegenheiten. In Saarbrückens französischer Partnerstadt Nantes, dem Geburtsort des Erfinders Jules Verne, fand im Jahr 2010 ein Kongress zu alternativen Funkmethoden statt, ausgerichtet von der französischen und der deutschen Sektion des Internationalen Amateurfunkerverbands. La télécommunication par étoile filante. Paul Martinot sprach von einer Technik, welche die vergängliche Spur von Sternschnuppen als Reflektor für Funksignale nutzt, anstelle von Satelliten. Wenn Meteore in die Erdatmosphäre eintreten, verglühten sie und hinterließen dabei einen Streifen veränderter Luft. Sie werde dort für kurze Zeit leitfähig, sodass sie, wie beim Billard, eine ideale Bande darstellte, gegen die man sein Funksignal schießen könne. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel würde dieses Signal wieder Richtung Erde zurückgeworfen, wodurch Strecken von bis zu 2000 Kilometern überwunden werden könnten. Die 800 Kilometer zwischen Nantes und Saarbrücken zum Beispiel wären ein leichtes. Ebenso die Strecke zwischen Paris und Berlin. Kurz müssten die Nachrichten sein. Sie müssten vorbereitet und dann im geeigneten Augenblick mit erhöhter Geschwindigkeit abgespielt werden. Die Sternschnuppenspur aus leitfähiger Luft bestehe höchstens für wenige Sekunden, wenn nicht gerade ein ganzer Schwarm Meteore den Himmel durchziehe. Je vais vous faire entendre un exemple des messages codés. Et voici maintenant le même message, décodé cette fois. Madame la Chancelière, ich erlaube mir, Ihnen einen Sternschnuppe zu schicken. Betreffs Die Kommunikation mittels solcher Himmelserscheinungen sei geeignet, auch große Distanzen inhaltlicher Art zu überwinden. Es erfordere viel Disziplin, auf diese Weise zu funken. Die Nachrichten seien kostbar, da kurz, also wäge man seine Worte. Die Kommunikation selbst sei kostbar, da ihr Weg nicht allezeit verfügbar sei. Es verstreiche notgedrungen Bedenkzeit, bis man Antwort geben könne oder sie erhalten. Außerdem richte diese Technik den Blick der Kommunikationspartner zum Himmel. Und das halte er für eine gute Voraussetzung jeder friedlichen Verständigung. Der gemeinsame Blick auf etwas Drittes. Nous ne pourrions rêver communication plus poétique. Sternschnuppenkommunikation sei auch geeignet, Poesie in die zwischenstaatliche Kommunikation zu implementieren. Bi- und multilaterale Abkommen könnten geschlossen werden, die gerade das Verhandeln besonders heikler Themen auf diesen umständlichen Weg beschränkten. Denn der mythologische Aspekt dabei sei nicht zu unterschätzen, mit Hilfe von Sternschnuppen miteinander zu verkehren, die seit jeher für das Wünschen zuständig sind. Le message, c'est le médium. Letztlich sei das Medium die Botschaft. Und auf Wünsche werde sehr viel freundlicher eingegangen als auf Forderungen. Nehmen Sie jetzt Ihr Radioempfangsgerät und klettern Sie aufs Dach Ihres Hauses. Oder gehen Sie hinaus aufs Feld. Legen Sie sich jedenfalls auf den Rücken, überantworten Sie Ihr ganzes Gewicht der Erde und senken Sie Ihre Augen in den Himmel. Ebenso lag Isaac Newton im taufeuchten Gras seines Gartens, in Reichweite eines Baumes, das Gesicht zum Himmel gewandt, als sein Kopf den berühmten Hieb durch einen reifen roten Apfel empfing. Das Fallobst sorgte dort, im Gehirn des Gelehrten, schlagartig für Klarheit über die mathematischen Verhältnisse, die irdischste aller Eigenschaften betreffend. Die Schwere aller Körper nämlich. Die Schwere der Körper auf der Erde und am Himmel. Nachdem Newton seine mathematische Theorie ausformuliert hat, kritzelt er eine Notiz auf einen Zettel, who is he who mighteth have found out more than I? Heftet ihn an den Apfel und wirft diesen mit hochmütiger Geste hinüber auf den Kontinent. Der Notizzettel verweht nach Ulm, Bahnhofstraße 20, in Albert Einsteins Stubenwege. More than I? Der Apfel schlägt in Calais auf, rollt hinüber in die Champagne und weiter nach Lothringen in den Graben, der sich dort immer wieder zwischen dem Königreich Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation auftut. Bei Tromborn bleibt er liegen und vermodert. Kaiser Wilhelm II., nachdem er zwischenzeitlich das Moseldepartement annektiert hat, frühstückt dort 1893 unter einem Apfelbäumchen, das neben den Überresten einer napoleonischen Telegrafenanlage auf der höchsten Erhebung im Umkreis steht und sieht im Tal seinen Bataillonen beim Manöver zu. 1960 beziehen die beiden Komponisten Edda und Paul Martineau die Telegrafenruine und beginnen mit Fallstudien. Falling Piece Nummer 1 ist ein Apfel. Diese alte Telegrafenstation, hier auf der Tromronner Höhe, das war unser Atelier. Ich nutze das jetzt nicht mehr so oft, seit mein Mann vergangenes Jahr gestorben ist. An guten Tagen können Sie da bis Straßburg sehen. Und darüber, 3 Kilometer, ist die Grenze zu Deutschland. Der Flecken liegt auf 384 Metern über Normalnull. Sein Name leitet sich von drei Brunnen her, hieß zuerst Trois Fontaines, wurde um 1400 in drei Brunnen übersetzt und dann nach dem Prinzip der stillen Post zwischen deutscher, französischer und Lothringer Aussprache weitergeflüstert zu Dreiborn, Drensborn, Tronsburen, Drinsborn, Drimburen, Trombur und schließlich Tromborn, wobei es seit 1789 blieb. Das war mal so ein optischer Zeigertelegraph zu Napoleons Zeiten. War die 6. Station, glaube ich, auf der Telegrafenlinie Metz-Mainz. Mainz war damals französisch. Wir haben nebenan im ehemaligen Telegrafenwärterhäuschen haben wir früher auch mal gewohnt. Und hier im Turm Der ist so 7-8 Meter hoch und da ist noch die Fernrohrschachtel. Und da war eben früher die Zeigeanlage drauf. Das ist ein Mast mit zwei beweglichen Querbalken dran. Damit werden so grafische Zeichen gesetzt mit Kurbeln und Seilen. Man hat sich das Zeichen mit dem Fernrohr von der vorigen Station abgeguckt, gesetzt und zur nächsten Station weitergegeben. Und so fort. So eine kurze Nachricht mit Mainz brauchte so 5 Minuten. Das war nicht schlecht. Ich darf Ihnen ein Zitat geben. Und zwar aus Gesammelte Umstände von Vertragsabschlüssen in der deutsch-französischen Geschichte. Liegen Sie noch? Wenn Sie diese Sendung auf der Nachtseite der Erde empfangen, suchen Sie am Himmel das Bild des Medusenbezwingers Perseus. Auf dem Stern an seiner geflügelten Ferse kommt heute das Licht unseres blauen Planeten aus dem Jahr 921 an. Am frühmittelalterlichen Himmel über dem Rhein bei Bonn schaukelt eine Wolke. Die beiden Könige haben ihre Kronen beiseite gelegt. Sie sind sich über den Grenzverlauf zwischen ihren beiden Reichen, dem Westfränkischen Reich und dem Ostfränkischen Reich, einig geworden und liegen nun rücklings in der Barke mitten auf dem Fluss, der diese Grenze markieren soll. Heinrich der Vogler sieht den Schwalben nach. Charles Trois le Simple pfeift selbst ein Lied. Wie lange glaubst du, bleibt es diesmal so, wie es ist? Fragt der eine den anderen. Die Wolke über ihnen zwinkert. Sie hat binnen weniger Augenblicke ihre Form unter dem Einfluss der atmosphärischen Vorgänge in 2500 Metern Höhe völlig verändert. Hugues de la Tour leitet die geisteswissenschaftliche Abteilung der Europäischen Weltraumagentur. Er beschäftigt sich mit den Voraussetzungen deutsch-französischer Verträglichkeit und analysiert dazu auch historische Quellen, etwa zu den Umständen des Bonner Vertrags, der im Jahr 921 von den beiden erwähnten Herrschern auf dem Rhein geschlossen wurde. Wären die beiden Könige in ihrer Barke liegen geblieben bis zur Dämmerung der hohen 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, hätten sie dort am Himmel das technische Wunderwerk des ersten europäischen Telekommunikationssatelliten ausmachen können, den ihre beiden Nationen nach langen Nächten kriegerischer Auseinandersetzungen als erstes gemeinsames Friedenswerk vollbringen würden. Doch sie verließen die Barke, jeder in Richtung seines Ufers, um nun auch den Rest ihrer Reiche festzuzurren. Die beiden Könige setzen ihre schweren Kronen wieder auf, nehmen jeder sein Zepter in die Hand und gewinnen gleich wieder so an Gewicht, dass sie Mühe haben, ihre beiden Reichsäpfel ans jeweilige Ufer zu bringen, ohne mit ihnen unterzugehen. Filing Peas Nummer 1, Apfel. Filing Peas Nummer 2, Zuckerwürfel. Filing Peas Nummer 3, Ei. Wir haben uns zu der Zeit fast nur mit dem Fallen beschäftigt. Filing Peas Nummer 4. Und nicht nur damit, wie es wäre, ins Universum hinauszufallen, sondern auch ganz irdisch. Nummer 5. Kartoffel. In den 60ern hatten es ja alle mit der Raumfahrt. Also die Mondlandung wurde 6. geplant. Erbse. Und so weiter. Und die kollektive Fantasie hat sich also sehr mit dem All und mit der Schwerelosigkeit befasst. Reis. Aber wenn man sich für Klang interessiert und Musik, dann, also für Komponisten ist das terrestrische Fallen schon interessanter als das extraterrestrische Schweben. Achtung, ich lasse fallen. Mein Mann und ich haben eine endlose Reihe von Fallstücken produziert und auf Tonband aufgenommen. Hier im Turm, von der Wendeltreppe aus. Da kann man ja prima Dinge fallen lassen. Aus verschiedenen Höhen, auf verschiedene Unterlagen. Nummer 7. Das ist Erze und Trommelfell. Alle Körper sind schwer. Es gibt keine leichten. Falling Piece Nummer 10. Das ist jetzt Nummer 11. Murmel. In Bremen gibt es einen Fallturm. Da packt man physikalische Experimente in Kisten. 27 und lässt Dachziger. Sie in einer luftleeren Röhre von 110 Meter Höhe fallen. Die Raumstation, die ISS, die ist auch so eine sehr große Kiste letztendlich. Sie fällt im Grunde immer so um die Erde herum. 16 Mal am Tag. Für denselben Zweck, dass dort Experimente stattfinden können. Haarbürste. Man hat die Phase des Fallens immer mehr verlängert. Nummer 63. Das Aufkommen ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Schlüsselbund. Astronauten vergessen, dass Dinge fallen. 66. Wenn die ein halbes Jahr da oben waren und zurückkommen, dann lassen die alles fallen. Den Schlüsselbund, die Brille und das Küchenmesser. Falling Piece Nummer 69. Erde. Falling Piece Nummer 70. Mond. Wir schauen auf die Uhr. Der Mittag ist rasch fortgeschritten. Seit einigen Minuten befinden sich die 6 Teams der deutsch-französischen Jugend-Moped-Rallye auf französischem Boden. Rüdiger Stolze berichtet uns nun aus Breisach über ihre Erlebnisse am letzten deutschen Etappenziel. Voici le Rallye Velomoteur Munich Paris 67. Moped Rallye 67 München Paris. Auf die Plätze. Fertig, los! Ja, das war das Kommando zum Wettsegen am Schlagbaum hier an der Grenze in Breisach. Halbzeit bei der Moped-Rallye, wir sind an der Landesgrenze. Hier sind Rüdiger Stolze und Axel Buchholz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist kaum zu schildern. Hier ein irrsinniges Wettsegen, wir können kaum... Das Team Nummer 4 hat schon gewonnen. Das Team Nummer 4 steckt am Schlagbaum und ist durch. Das können nur einige Sekunden gewesen sein. Das Team Nummer 4 hat gewonnen mit Philippe aus Paris und Klaus aus München. Das dürfte dem Team Nummer 4, das in der Gesamtwertung etwas zurückgefallen war, wieder etwas auf die Sprünge helfen. Und nun haben sich die jungen Moped-Rallye-Fahrer bereits auf ihre Maschinen gesetzt und fahren hinüber. Über die deutsch-französische Grenze bei Breisach. Während im Sommer 1967 durch die deutsch-französische Jugend der Schlagbaum fällt, nehmen Deutschland und Frankreich Punkt Römisch 2, Arabisch 4 des Élysée-Vertrags in Angriff, Weltraumangelegenheiten. Sie unterzeichnen eine Regierungsvereinbarung über Bau, Start und Nutzung eines experimentellen Fernmeldesatelliten. Das Vorhaben wird ins Werk gesetzt. Und Mitte der 70er Jahre können 2 Satelliten mit den Namen Symphonie 1 und 2 in den geostationären Orbit verbracht werden. Das erste Telefonat via Symphonie, live im Fernsehen übertragen, führen Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing miteinander. Hallo Helmut, hallo Valéry. Wie geht's? Sie verabreden sich zu einer Partie Schach beim anstehenden Gipfel in Paris. Sizilianische Verteidigung. Bauernraubvariante. Weißer Bauer auf E4, schwarzer Bauer auf C5, weißes Pferd auf F3, schwarzer Bauer auf D6, weißer Bauer auf D4. Ein schwarzer Bauer zieht ebenfalls nach D4 und schlägt den Weißen. Ihm rächt das weiße Pferd. Wir haben in der Zeitung angekündigt, dass man am nächsten Tag 3:30 unter der und der Frequenz unsere Komposition hören könnte. Eine Geräuschmontage auf der Basis einer Verschriftung einer Schachpartie zwischen Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing. Weiße Läufer fällt den schwarzen Ritter. Nicht zu glauben. Die komplette Staffel an Peilwagen ist angerückt. Worauf der schwarze Bauer jenen fällt. Sie haben bloß unsere Senderapparatur. Die hatten wir im Volkersholz versteckt, mit Zeitschaltuhr dran. Die haben sie ausfindig gemacht und konfisziert. Die haben alles Mögliche vermutet, aber sie haben nicht herausgefunden, wer wir sind. Weise nach, geht nach E2. Ein schwarzer Bauer auf H5. Rochade, Wechselspiel, weiß, weiß. Ein Schwarzer reitet auf C6. Die weiße Majestät belieben, sich nach H1 zu verfügen. Wir haben das Schachbrett interpretiert wie eine Klaviatur. Tanz auf. Für jedes weiße Feld auf dem Schachbrett gab es einen Ton aus dem Weltall. Und für jedes schwarze Feld gab es ein Geräusch aus unseren Falling Pieces. Immer, wenn die Figur auf ein neues Feld bewegt wurde, erklang der dazugehörige Ton. Pferd nachgestellt hatte, von einem einfachen Bauern erschlagen. Das Schachspiel, das war ja harmlos. Und obendrein war es ja eine Fake. Natürlich war das kein Spiel von Schmidt und Giscard. Wo hätten wir es haben sollen? Nee, das war die 11. Partie von Bobby Fischer gegen Boris Spassky im Turnier von 1972. Und dieses Turnier war ja total hochstilisiert, als Ost-West-Battle mitten im Kalten Krieg. Itzo läutet die Zeit des stillen Turms, des Schwarzen. Die Königin dringt weiß in schwarze Reihe. Ist Angriff? Flucht? Und diese 11. Partie war eben eine, die der Russe gegen den Amerikaner gewonnen hat. Vielleicht ist das ihren Spezialisten aufgefallen und sie haben gedacht, sie könnten ja ein Kommunistennest ausheben. Schwarzen Läufer nach. Ein Bauernschachmützel fordert noch einmal auf beiden Seiten blutigen Tribut. Doch, ach! Der weiße Turm erscheint zu spät. Schachmatt. Der König ist tot. Bis dahin war unser sporadischer Piratensender ja eigentlich ein Spiel für die erweiterte Nachbarschaft. Wir hatten eine Reichweite von ein paar Kilometern. Mit den Satelliten wurde das natürlich interessanter. Da waren wir nachts tatsächlich kurz mal europaweit zu hören. Hier Radio Élysée. Deutsch-französische Einwohnerinnen und Einwohner der Milchstraße. Guten Abend. Ich weiß nicht, wie Josef das angestellt hat. Der hatte ein Richtsignal auf den Satelliten. Das war einfach ein Sport für ihn. Ici Radio Élysée. Habitantes et habitants franco-allemands de la Voie Lactée, bonsoir. Das All-Magazin, La Semaine Astrospatiale, macht in seiner letzten Ausgabe auf Leerstände im Weltraum aufmerksam. Grundstücke auf Mond und Mars haben bereits guten Absatz gefunden und sind inzwischen gar nicht mehr so leicht zu haben. Daher werden jetzt auch Kubikmeter Outer Space zur Pacht angeboten. Und zwar zu einem realistischen Preis bei eigener infrastruktureller Erschließung. Baugenehmigungen werden unbürokratisch erteilt. Auf die Satelliten folgte der Aufbau einer leistungsstarken Weltraumlogistik mit einem Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana und einer ersten Staffel Ariane-Trägerraketen. Die fernen Teile des Alls fasste man von Grenoble aus ins Auge mit den Megateleskopen des eigens gegründeten Instituts für Radioastronomie im Millimeterbereich. Und schließlich dockte am 11. Februar 2008 das neu entwickelte Forschungsmodul Columbus an der internationalen Raumstation ISS an und sicherte damit den beiden Ländern den autonomen Zugang zur Schwerelosigkeit. Schwerkraft, Gravitas, ist das Wesen des Staates, so sagen die Lösung-Gatterie. Das Wesen wovon ist dann aber die Schwerelosigkeit. In der Dämmerung eines frischen Februarmorgens 2012 treffen wir Hugues de la Tour auf dem Flugplatz Bordeaux-Mérignac. Zwischen östlichem Horizont und der Schnauze eines mächtigen A300 blitzt eben die Sonne auf. Wenn Schwerkraft das Wesen des Staates ist, dann ist die Frage, was treibt zwei Staaten, Deutschland und Frankreich, dazu, miteinander ins All zu fliegen und ein Gemeinwesen in der Schwerelosigkeit zu planen? Wollen sie ihr Staatsein aufgeben? Und zu welchen Gunsten? Zugunsten welchen alternativen Seins? Ich denke, das wissen sie selbst nicht. Wir von der geisteswissenschaftlichen Abteilung der Europäischen Weltraumagentur, wir haben die Aufgabe, es für sie herauszufinden. In dem A300 auf dem Flugfeld beginnen die Vorbereitungen für die heutigen Parabelflüge. Der zum fliegenden Experimentierraum umgebaute Airbus wird in etwa einer Stunde aufs offene Meer starten und dort 31 Mal hintereinander ein besonderes Flugmanöver vollführen, um in seinem Bauch für jeweils rund 20 Sekunden Schwerelosigkeit herrschen zu lassen. Das ist zwar kurz, aber lange genug, um unter anderem einer Beobachtung auf den Grund zu gehen, die auf der ISS gemacht wurde. Die Beschäftigung mit römisch 2 arabisch 4 Weltraumangelegenheiten war für die beiden Länder einfach Mittel zum Zweck. Sie haben kalkuliert, dass ein prinzipiell unendlich ferngestecktes gemeinsames Ziel wie das All auch einen prinzipiell unendlich langen Zeitraum mit prinzipiell unendlich vielen gemeinsamen Aufgaben füllen würde, sodass schlicht keine Kapazitäten für neue Kriege übrig bleiben würden. Radio Élysée, Handreichungen für Weltraumreisende. Petit guide pratique pour voyageurs sidéraux. Bereiten Sie sich auf die Herausforderungen der Dreidimensionalität vor. Das All räumt Ihnen sehr viel mehr Freiheitsgrade bezüglich Ihrer Bewegungsmöglichkeiten ein, als Sie es vom Verkehr auf dem zweidimensionalen Erdboden gewohnt sind. Folgen Sie der Empfehlung der autonomen Astronauten. Absolvieren Sie ein Mehrdimensionalitätstraining per Fußballspiel mit 3 Mannschaften und 3 Toren auf einem Spielfeld. Erhöhen Sie später auf 5 Tore und 5 Mannschaften. Der Astronaut Patrice Corot, ein Liebhaber avantgardistischer Blasmusik, hatte im Februar 2008 sein Instrument, eine Posaune, zu seinem mehrwöchigen Arbeitseinsatz auf der Internationalen Raumstation mitgenommen. Als er eines Feierabends auf ihr blies, verursachte bereits der erste zarte Ton, den er erzeugte, ein eingestrichenes Fis, durch den dabei produzierten Luftdruck einen merklichen Rückstoß, der ihn aus seinen Fußschlaufen schob und zügig gut 7,5 Meter rückwärts schweben ließ, in die dem Schalltrichter seines Instruments entgegengesetzte Richtung. Auf diese Weise durchquerte er gut 2/3 des europäischen Forschungsmoduls Columbus und glitt noch in den anschließenden Verbindungsknoten zum japanischen Modul, wo er zwischen 2 verteuten Proviant-Racks stecken blieb. Monsieur Corots kinetomusikalische Erfahrung weckte Hoffnung auf kreative Möglichkeiten der individuellen Fortbewegung in Schwerelosigkeit und hat eine Reihe systematischer Praxistests in Parabelflügen angestoßen. Horn bitte, ein E2, Viertelnote, Tempo 82, Mezzo. Das war letztes Jahr, da haben wir die Instrumententests erstmalig gemacht. Herbert Steinsdorf leitet die Versuche zur aerophonen Mobilität. Wie Sie sehen, Horn und Tuba haben sich nicht so bewährt, weil die Schalltrichter sich einfach nicht so gut bewegen lassen, weder zur Seite noch nach oben oder unten, die sind fest. Und besonders bei der Tuba sieht man das hier ganz schön, der Schalltrichter geht ja nach oben und durch den Rückstoß wird sie immer wieder auf den Boden gedrückt. Ja, er kriegt ihn einfach nicht so richtig bewegt. Achtelnote. Vielen Dank, 3,27 Meter. Und nun bitte halbe Note. Sehr schön, danke. 4,25 Meter. Posaune und Trompete gehen aber ganz Posaune gut. Bitte Glissando zum Richtungswechsel. Da navigieren sie schon die ersten kleinen Wendemanöver. Achtung mit dem Rückstoß! Achtung mit dem Rückstoß! Die Frage der individuellen Fortbewegung in Schwerelosigkeit wurde aktuell, nachdem der deutsch-französische Ministerrat in seiner jüngsten Agenda die Planung einer Kapsel-Apartment-Siedlung im All beschlossen hat. Eine Machbarkeitsstudie soll auch den potenziellen Nutzen einer solchen Anlage für eine breit gefächerte Anwendungspalette einschätzen. Dazu gibt es aus verschiedenen Disziplinen Anmerkungen, auch aus der Paradiesforschung. Wir erreichen Professor Wiesehügel telefonisch in seinem privaten Anwesen. Er führt das Gespräch beim Bad in seinem gravitationsreduzierenden Salzwasserpool. Herr Professor Wiesehügel, Sie haben... Zunächst einmal haben wir ermittelt, ja? dass es von privater Seite einen nicht unbeträchtlichen Bedarf an schwerelosen Erlebnissen gibt. Mhm. Mein Institut beschäftigt sich neben einigem anderen mit Paradiesvorstellungen, historischen und zeitgenössischen, und da ist ein Trend zu verzeichnen. Die klassische Vorstellung vom Paradies als einem Ort, als einem Garten, wird abgelöst von der Vorstellung eines idealen Zustandes. Ja, ja. Und dieser Zustand wird vor allem durch die Abwesenheit bestimmter Merkmale beschrieben. Was genau ist damit gemeint? Nach persönlichen Vorstellungen vom Paradies befragt, werden nämlich insbesondere Erleichterungen aller Art genannt. Keine Belastungen fühlen, keine Beschwerden, keinem Druck ausgesetzt sein, Freiheit von Verpflichtungen, von Verantwortung, ja. sich durch keine Schwierigkeiten durchbeißen müssen, sogar essen können, ohne an Gewicht zuzunehmen. Ja, das ist interessant, das bedeutet ja auch, dass... Verschiedene Schwebezustände werden genannt, etwa Schweben im Wasser, was die Anziehungskraft von Badeanstalten und Wellness-Oasen erklärt. Ja, natürlich. Schwebezustände in der Luft, Fliegen wie die Schwalben oder Mauersegler und vieles andere mehr, das weg von der Erde und hinauf in die Höhe weist, auch ein Leben im Baumhaus wird genannt. Gewiss. Herr Professor Wiesehügel, wie und schätzen dann Sie... eben immer wieder die offene offensichtlichen Haupteigenschaften persönlicher Paradiesvorstellungen. Mhm. Schweben, kein Druck, ja, ja, keine ja. Last, Freiheit von aller Beschwernis. Ja. Ein Ort, an dem einige dieser Bedingungen, wie die Abwesenheit von Druck und Schwere, im Wesentlichen gegeben sind, ist das Weltall. Weshalb auch Nicht-Astronauten immer häufiger die kleine Flucht ins Paradies der Schwerelosigkeit in Erwägung ziehen. Als Architektur für die Weltraumsiedlung favorisieren wir im Moment die Form einer hohlen Kugel. Die Außenhaut dieser hohlen Kugel wird von wabenförmig angeordneten Kapselapartments gebildet und der dabei umschlossene Innenraum wäre sozusagen die Agora. Ein dreidimensionaler Marktplatz, wenn man so will. Und die Fortbewegung in solch einem großen leeren Raum in Schwerelosigkeit ist außerordentlich schwer. Wenn Sie zum Beispiel irgendwo hingeraten, wo kein Haltegurt mehr ist, wo Sie sich nicht festhalten können oder abstoßen können, dann können Sie sich nur noch um die eigene Achse drehen. Ansonsten bleiben Sie halt, wo Sie sind. Wenn ich das noch sagen darf. Es sind allerdings die Mühen nicht zu unterschätzen, die zur Aufrechterhaltung des paradiesischen Zustands der Schwerelosigkeit notwendig sind. Radio Élysée. Handreichungen für Weltraumreisende. Petit de pratique pour voyageurs sidéraux. Seien Sie organisiert. Nicht nur Sie selbst kommen in den Genuss des schwerelosen Schwebezustands, auch alles andere Mobile an Bord Ihrer Raumkapsel genießt diesen Vorzug. Auch Ihre Lieblings-CD, auch der Bleistift und das Tagebuch und natürlich die Brille werden sich mehr noch als auf der Erde keinem festen Ort mehr verpflichtet fühlen und werden nach irgendwo entschweben. sobald Sie sie aus den Augen oder Händen lassen. Richten Sie feste Plätze für alles ein. Benutzen Sie Klettband. Benutzen Sie Gummibänder. Benutzen Sie Tesafilm. Benutzen Sie fixierte und verschließbare Kleincontainer und beschriften Sie alles. Bon voyage. So, hier haben wir jetzt die Mundstücke der Blasinstrumente, wo ja der eigentliche Druck aufgebaut wird. Die haben wir dann mit Gartenschläuchen verbunden, damit die Spieler ein bisschen flexibler sind. Man kann das Schlauchende in jede beliebige Richtung halten. Das ist natürlich auch handlicher, wiegt weniger und das ist der entscheidende Punkt, weil jedes Gramm, was wir mehr ins All transportieren müssen, uns auch mehr Geld kostet. Das Einzige, was jetzt noch nicht so befriedigend ist, ist das Geräusch. Man hupt eben zwangsläufig bei jedem Richtungswechsel, was wiederum interessant ist für die Forscher aus dem künstlerischen Bereich. Falling Piece Nummer 121. Musik in Schwerelosigkeit. Diese Möglichkeit hat uns sehr gefallen. Falling Piece Nummer 122. Vitrine? Das ist sehr, sehr speziell, wenn das Spielen eines Musikinstruments sowohl Klang als auch Bewegung zur Folge hat. Falling Piece Nummer 123. Asteroid. Wir haben uns fast 2 Jahre mit nichts anderem beschäftigt. Wir haben eine Serie Parabelflüge mitgemacht zum Recherchieren. Da war mein Mann noch dabei. Dann haben wir komponiert. Und jetzt kommen die Proben in Bordeaux. Wir haben Edda Martenot nach Bordeaux begleitet. An diesem Morgen beginnt sie das kinetomusikalische Praxistraining mit dem Astronauten und Posaunisten Patrice Corot. Und wir dürfen als Gäste mit auf den Parabelflug. Wir bekommen blaue Anzüge und ein Medikament gegen Übelkeit. Überm offenen Meer, kurz vor der ersten Parabel, bindet ein Experimentator für ein Demonstrationsvideo einen roten Apfel an eine Schnur und lässt ihn pendeln. Der Posaunist steht spielbereit. Das Flugzeug steigt mit starkem Schub steil auf. Und das jäh verdoppelte Gewicht, das alle in ihre Sitze oder zu Boden zwingt, hindert ihn, sein Instrument schon an den Mund zu führen. Der Pilot kündigt an, die Maschinen auszukoppeln, um das Flugzeug samt Inhalt für 22 Sekunden dem freien Wurf und Fall zu überlassen. Takt 4. Alle hören wir auf, etwas zu wiegen und fühlen uns sanft unserer Positionen enthoben. Der Apfel spannt nicht länger die Schnur, an der er hing. Er bleibt, wo er eben schwang, im Raume stehen und schweben. 2 Biowissenschaftler aus Bonn müssen sich zum Beobachten ihrer Maiswurzeln an den Experimentierkästen festhalten, während ihre Rümpfe und Beine in der Luft trudeln. Und hinter einem Netz als Abtrennung sehen wir 2 Tauben sich diesem Experiment ergeben und verwirrt und glücklich Bauch oben fliegen. Und Flatterzunge. Trichter links, Trichter rechts. Nur der Posaunist versucht, durch den Einsatz seines Zwerchfells sein eigenes Zentrum zu behaupten und nach den Anweisungen der Komponistin die Willkür des schwerelosen Zustands zum Zwecke der Kunst auszunutzen. Beim Glissando Knie anziehen. Genau. Halbe Note. Ich glaube, ich muss bourré dans les genoux. Ingo dann. Achtung, 2D-Phase. Noch weitere 30 Mal werden wir wie eine Handvoll Murmeln in einem Einmachglas in die Höhe geworfen, verlieren jedes Mal wieder unsere räumlichen Verhältnisse zueinander und schweben vereinzelt und frei in diesem merkwürdigen, gepolsterten, durch die Luft katapultierten Flugzeugbauch. Petit guide pratique pour voyageurs sidéraux. Achten Sie bei Ihren abendlichen Weltraumspaziergängen auf geeignete Kleidung, die den fehlenden Druck außerhalb Ihres Kapselapartments ausgleicht. Man übersieht leicht, dass die so heiß ersehnte Abwesenheit von Druck auch bedeutet, dass man an Kompaktheit einbüßt, nach und nach die eigenen Grenzen verliert, nirgends mehr beginnt und nirgends endet. Bereits unter künstlich erzeugtem normalem Druck innerhalb ihrer Raumkapsel verlieren ihre Knochen, mangels Notwendigkeit für irgendeine Handlung Kraft aufwenden zu müssen, nach und nach an Dichte. Wie man überhaupt darauf hinweisen muss, dass bei mehrjährigem Aufenthalt im All der ganze menschliche Organismus möglicherweise eines Tages einfach zerstiebt. Und es ist außerordentlich fraglich, ob, wie und von wem die Einzelteile wieder einzusammeln wären. Das schwerelose Paradies erfordert im Fall der Fälle, der hier nie ein Fallen zum sicheren Grund ist, sondern ein endloses Schweben im Leeren, die hohe Kunst der vollkommenen Willenlosigkeit. Deutschland und Frankreich, wie alle Staaten, sind zwei Schwerkraftzentren. Beide machen mit ihrem jeweiligen Gewicht sehr tiefe Dellen in die politische Topographie Europas. Und je mehr Gewicht sie auf ihre je eigenen Positionen legen, umso tiefer und desto größer die Gefahr, dass der Damm zwischen den beiden Dellen bricht. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder rauschen die beiden Schwergewichte ineinander, mit Schlachtgetöse womöglich, oder sie sind einer Meinung und vereinigen sich. Dann bekommt der ganze Kontinent Schlagseite. In beiden Fällen wäre es besser, sie hätten das Gewicht ihrer Standpunkte etwas verringert. Da rühren wir wirklich an einen ganz zarten Punkt im harten Staatsgeschäft. Wie kommt man zu Einigungen? Nach meinen Erkenntnissen geht es nur unter beiderseitiger Aufgabe von Gewicht. Es gibt Umstände, die das begünstigen. Liegen Sie noch immer? Vom Paradies wird erzählt, dass dort ein Baum sei. Er wurzele nicht in der Tiefe, er wachse nicht in die Höhe. Keine Erde gebe ihm Richtung. Er sei völlig frei. Seine roten Früchte fielen weder nah noch weit vom Stamm. Durch nichts würden sie am Zweig gehalten. Sachte umschwebten sie die Krone in fliehenden Kreisen. Ein Schwarm Meteore zögen sie durchs All. Apfelrote Sternschnuppen im Juli. Einer regnet zur Erde, schlägt ein, pflanzt dort die Vorstellung vom Paradies. Freischwebend in der Raumkapsel zu schlafen, ist etwas für Fortgeschrittene. Fixieren Sie sich in Ihrer Schlafkoje oder an der Decke. Sie könnten sonst nachts gegen Wände treiben oder auch mit Ihrem ebenfalls schlafenden Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern ungewollt zusammenstoßen. Binden Sie sich bei Bedarf ein Kissen an den Kopf. Bei der Betrachtung der gesammelten Umstände von Vertragsabschlüssen in der deutsch-französischen Geschichte fällt auf, dass man sich sehr oft auf Schiffen geeinigt hat. Zu Wasser, auf schwankendem Boden, 921 auf dem Rhein, zwischen Bonn und Beul mit einem Hauch von Schwerelosigkeit, auf einer Barke, Blick in den Himmel, ich habe das schon erwähnt. Einige Jahre später auf der Chier, 200 Jahre später auf der Saône, Ende des 13. Jahrhunderts auf der Bisme und so weiter. Und 1985 auf der Mosel, Das Schengener Abkommen zur Öffnung der innereuropäischen Grenzen wurde auf einem Ausflugsdampfer auf der Mosel unterzeichnet. Dort erschienen aber nicht die Staats- und Regierungschefs selbst. Sie schickten ihre mutigeren Staatssekretäre vor. In einer Atmosphäre, die nach deren eigenen Aussagen einer unbeschwerten Klassenfahrt glich, setzten sie dann in Sommerhitze und Enge schwungvolle Unterschriften unter ein Dokument, mit dem ihre Länder nichts Geringeres beschlossen, als ihre Ränder zu durchlöchern. Eine Idee, die von Kohl und Mitterrand an einem dionysischen Abend in einer Straßburger Weinstube geboren worden war. Es braucht den Übermut des Vertrauens. Günstig ist eine leichte Euphorisierung durch Unsicherheit. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir als künftigen Verhandlungsort das All vorschlagen. Gewöhnen Sie sich an neue körperästhetische Muster und entwickeln Sie bei Zeiten entsprechende Vorlieben. Nach 2 Stunden in der Schwerelosigkeit werden sich die Flüssigkeiten in Ihrem Körper gleichmäßig verteilt haben und sinken nicht länger in Richtung Ihrer Füße. Die Folge? Beine werden dünner, Kopf und Oberkörper blähen auf. Die Wissenschaftler beider Nationen haben längst diesen neuen Ort exploriert. Trotzdem sträuben sich die beiden politischen Staaten noch dagegen. Zwar, sie fördern es, sie wollen den autonomen Zugang zum All und der Schwerelosigkeit, aber sie sträuben sich, die Erkenntnisse zu nutzen, die sie damit unbeabsichtigterweise gewonnen haben. Sie ahnen, dass sie in der Schwerelosigkeit ihrer festen Standpunkte enthoben wären. Und dass sie das vielleicht sogar als angenehm empfinden würden. Sie fürchten sich vor den positiven Folgen, die das haben könnte, vor den Einigungen, die sie auf diesem Wege erzielen könnten und vor der Erweiterung ihres jeweiligen nationalen Selbstbildes, die damit einhergehen könnte. Sie wissen, das wäre eine wahre politische Revolution, wenn sie daraus eine Regel machen würden, die Verhandlungen über die schwierigsten Themen in der Schwerelosigkeit des Alls zu führen. Es wäre vielleicht noch wirksamer als Sternschnuppenkommunikation. Es wäre etwas für das ganze Europäische Haus. Ja. Üben Sie sich in Geduld. Auch die Zutaten eines normalen Frühstücks unterliegen dem süßen Gesetz der Schwerelosigkeit. Seine Zubereitung folgt einer komplizierten Choreografie, die Sie zuvor erlernen müssen und nimmt etwa 90 Minuten in Anspruch. Ist Ihr Blick in den Himmel gesenkt? Konrad Adenauer und Charles de Gaulle blickten an einem Hochsommertag im Jahr 1962, zwar stehend, nicht liegend, aber mit gereckten Köpfen, gemeinsam in schwindelerregende Höhen von gotischen Ausmaßen. Und zwar, während sie im Kirchenschiff der Kathedrale zu Reims aus Anlass des ersten offiziellen Besuchs eines deutschen Staatsoberhauptes in Frankreich nach 3 verheerenden Kriegen miteinander das Tedeum sangen. Ihre Parallelen, in die Höhe gerichteten Blicke, so die Hoffnung, würden sich schließlich in einem unendlich fernen Punkt treffen. Und so auch die Absichten der beiden Völker, die sie vertraten. Angela Merkel und François Hollande begingen im Juli 2012 in Reims das Jubiläum der deutsch-französischen Versöhnung mit einem spätabendlichen Bankett. Sie genossen dieselbe Speisefolge, Lachs und Rinderfilet, und denselben Champagner wie ihre beiden Vorgänger vor 50 Jahren und nahmen gegen 3 Uhr morgens schließlich den Digestif. Vive l'amitié franco-allemand. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Aus demselben Anlass, zur Feier des deutsch-französischen Jahres, versammeln sich soeben auf den Wiesen der Tromboner Höhe einige hundert Menschen. Wir wollen ein Ereignis miterleben, das die beiden Nationen auf dem vorläufigen Höhepunkt ihrer künstlerisch-raumfahrttechnischen Kooperationsfähigkeit zeigen wird. Ein Konzert ist angekündigt, das an zwei Orten zugleich stattfindet. Fünf Musiker werden durch ihr Zusammenspiel die Tromboner Höhe, wo ich jetzt stehe, mit der Internationalen Raumstation verbinden. Sie wird innerhalb etwa 7 Minuten unseren Nachthimmel durchqueren. Suchen Sie doch vielleicht am Himmel schon einmal das Sternbild des Drachen. Die Bahn des weißen ISS-Pünktchens wird nachher dessen Kopf streifen und durch sein gelblich-grünes Auge nach Osten wandern. Der terrestrische Teil des Ensembles kommt aus Deutschland. Es ist das Blechbläser-Ensemble der deutschen Aerophoniker. Der extraterrestrische Musiker ist Franzose. Es ist der Posaunist und Astronaut Patrice Corot. Und jetzt erhalte ich das Zeichen, dass es soweit ist. Unser Konzertsaal in der Schwerelosigkeit dämmert am westlichen Horizont herauf. Wir hören Cielul von Edda und Paul Martenot. Bilokale Komposition für geteiltes Blechbläserensemble auf der Tromboner Höhe und der Internationalen Raumstation mit kinetomusikalischen Anteilen in der schwerelosen Posaunenpartie. Der Posaunist in der Schwerelosigkeit führt auch Bewegungen aus. Sie resultieren aus dem Rückstoß, den sein Spiel verursacht. Sie können das im Stereobild der Übertragung hören. In den Noten der Posaunenstimme sind Zeichen angebracht, die bedeuten, in welche Richtung der Spieler den Schalltrichter jeweils richten soll. Daraus ergeben sich bestimmte choreografische Abfolgen, etwa Spiralen, Kapriolen oder auch die recht kompliziert auszuführenden griechischen Mäander. Das Publikum auf der ISS erlebt damit die Geburtsstunde der Kinetomusik. Eine Verschmelzung von Instrumentalspiel und Tanz. Es ist die erste genuine Weltraumkunstform, die ausschließlich in der Schwerelosigkeit des Alls möglich ist. Zeitlichen Versatz zwischen Musikern auf der Erde und dem Musiker im Weltraum. Er kommt dadurch zustande, dass die ISS gerade unter unseren östlichen Horizont sinkt und damit die direkte Funkverbindung nicht mehr möglich ist. Sie wird jetzt von einer Funkverbindung via Satellit abgelöst. Die Komponisten haben diesen zeitlichen Versatz in der Coda ihres Werks als Zufallselement der musikalischen Gestaltung berücksichtigt. Thank you. Cielo von Edda und Paul Martineau. Sie hörten die Live-Übertragung der Uraufführung dieses Werkes für zwei simultan bespielte Orte im Universum. Vielleicht kann ich die Komponistin noch für ein Gespräch gewinnen. Sie hat sich eben bei den terrestrischen Musikern bedankt und nun scheint sie doch in der Menge verschwunden, denn hier auf den Tromboner Wiesen wird jetzt noch ein wenig gefeiert. Das Publikum hatte sich schon für das Konzert mit Decken und Isomatten eingerichtet. Jetzt gibt es ein Picknick unterm Sternenhimmel. Nein, ich kann Edda Martineau nicht. Sie scheint sich doch schon zurückgezogen zu haben. Also verabschieden wir uns von der Tromboner Höhe und geben zurück ins Funkhaus. Sie hörten Radio Élysée aus Geschichte und Zukunft zweier Raumfahrernationen. Ein Überblick aus 384 Metern über Normal Null. Text Katharina Bieler. Wo ist eigentlich Edda? Mit Annegret Leiner, Geoffroy Muller, Katharina Bieler, Elodie Brochier, Jan Eiko zur Eck, Nicolas Williams, Gunther Krämer, Michael Huppertz, okay, und Julien Blondel. Ja, dann wird sie vielleicht im Turm sein, dann schaue ich da mal. Technische Realisation Stefan Scheib und Katharina Bieler sowie Ingo Siegrist. Dramaturgie, hallo, Annette Kürmeier. Ja, war die auch da. War Komposition gut, Stefan Scheib. Musik Social Brass Saarbrücken. Ja, ich muss schnell. Regie und Produktion Liquid Penguin Ensemble für den Saarländischen Rundfunk 2012. F1V Edda? LM. Hallo ISS. Edda? Hört jemand? F2HL. Hallo? C'est toi, Patrice? Oui, j'écoute. Geht's dir gut? Merci, oui, parfait. Danke für das Konzert. Das war toll. Oui, tout s'est bien passé, il me semble. De toute façon, j'imagine que dans les 24 heures, la NASA l'aura publié sur YouTube. Tu pourras aller voir la chorégravité. Ah, die NASA schickt das auf YouTube. Das ist ja schön. Ich schaue es mir an. Encore mieux, viens donc avec la prochaine navette. Et je le danserai pour toi. Ich bin zu alt, Patrice. Ich komme doch nicht mehr auf die ISS. Ich bin 74. Meine Knochen sind so schon porös. Ich werde immer leichter. Arrête. Et da. C'est pas grave. Das ist der Lauf der Zeit. Ich werde schwerelos auf der Erde. Ich verpulvere eines Tages. Patrice, hör mal. Ich schicke dir noch zwei Falling Pieces. Nur zur Erinnerung. An das, was normalerweise mit den Dingen auf der Erde hier passiert. Falls du es schon vergessen hast. Oh, merci beaucoup. Et lesquels? Falling Piece Nummer 217. Regen. Und Falling Piece Nummer 218. Schnee.